Anfang war, war es doch die Wende, das dutzende Jahr. Als die Menge musste nicht mal mehr abgeben, dem einen, dem König, den Zehnten. Volk, du bist richtig und sollst ewig sein. Vergiss nie, wer du warst und wirst allein dein Ende bestimmen. Gesetz und Gesetz.